Abschnitt 19 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 19. Kapitel. Vom Kirchhof zur Kneipe. Der Septembernachmittag lag grau und warm und ruhig über der Hauptstadt, als Falk die Berge im Süden hinaufwanderte. Auf dem Katharinenkirchhof setzte er sich, um auszuruhen. Er empfand ein wahres Wohlbehagen beim Anblick der Ahorne, die während der letzten Nacht rot gefroren waren, und er hieß den Herbst mit seinem Dunkel, seinen grauen Wolken und seinem fallenden Laub herzlich willkommen. Nicht ein Hauch rührte sich. Es war, als ruhe die Natur von der kurzen Sommerarbeit ermüdet. Alles ruhte, die Menschen lagen da unter ihrem Rasen, so still und freundlich, als seien sie niemals am Leben gewesen. Und er wünschte, er habe alle Menschen dort unten. Und sich auch. Die Uhr schlug oben im Turm und er stand auf und ging weiter. Ging die Gartenstraße hinunter, bog in die neue Straße ein, die aussah, als sei sie 100 Jahre neu gewesen. Ging über den neuen Markt und war in den weißen Bergen. Vor dem scheckigen Haus blieb er stehen und hörte, was die Kinder sagten, denn wie gewöhnlich waren Kinder auf den Bergfelsen und die sprachen laut und rückhaltlos, während sie kleine Ziegelsteine schliffen, die sie zum Hingespiel brauchten. »Was hast du zu Mittag gehabt, Janne?« »Was geht dich das an?« »Angeht? Sagst du angeht? Nimm dich in Acht, dass ich dich nicht verhaue.« »Du, hör einer an, du mit deinen Augen!« »Hör mal, hab ich dich nicht neulich in den See gestoßen?« »Ach, halt's Maul!« Janne kriegt Haue und die Unruhe legt sich. »Hast du vielleicht nicht Kresse auf dem Katharinenkirchhof gestohlen, Janne? Was?« »Hat dieser lahme Olle das gepetzt? Und ist da nicht die Polizei gekommen?« »Glaubst du, ich bin vor der Polizei bange? Da sollst du mal sehen.« »Bist du das nicht, dann komm heute Abend mit Birnen holen.« »Da sind bissige Hunde hinterm Zaun.« »Ach, der Schornsteinfeger Peter klettert wie nichts über den Zaun, und den Hunden gibt man einen Tritt.« Das Schleifen wird von einer Magd unterbrochen, die herauskommt und Fichtenzweige auf die mit Gras bewachsene Straße streut. »Was für ein Teufel soll heute begraben werden? Ach, dieser Vizewirt hat wieder ein Kind von seiner Alten gekriegt.« »Das ist ein launischer Satan, dieser Vizewirt, was?« Statt aller Antwort stimmte der andere eine unbekannte Melodie an, die ganz besonders gepfiffen wurde. »Wir hauen seine Füchse durch, wenn sie aus der Schule kommen. Und seine Alte, die ist etwas geschwollen, das kannst du mir glauben. Die Teufelin schloss uns eines Nachts bei hohem Schnee aus, als wir die Miete nicht bezahlten und wir mussten in der Scheune übernachten.« Das Gespräch erstarb, denn die letzte Mitteilung schien nicht den geringsten Eindruck auf den Zuhörer zu machen. Nach dieser Vorstellung durch die beiden Straßenjungen betrat Falk nicht gerade mit angenehmen Gefühlen das Haus. An der Tür wurde er von Struve begrüßt, der eine traurige Miene aufgesetzt hatte und jetzt Falks Arm nahm, als wolle er ihm etwas anvertrauen oder in seinem Beisein eine Träne zerdrücken. Etwas musste er tun, und er umarmte ihn. Falk befand sich in einem großen Zimmer mit Esstisch, Buffet, 6 Stühlen und einem Sarg. Vor den Fenstern hingen weiße Laken, durch die sickerte das Tageslicht hindurch und brach sich an dem roten Schein 2 Stearinkerzen. Auf dem Esstisch stand ein Tablett mit grünen Weingläsern und eine Suppenschüssel mit Georgien, Lefkojen und Astern. Struve ergriff Falks Hand und führte ihn an den Sarg, wo der kleine Namenlose lag, auf Hobelspänen in Tüll gebettet, mit Fuchsienblüten bestreut. »Hier«, sagt er, »hier«. Falk empfand keine anderen Gefühle als die, die man immer in Gegenwart einer Leiche hat, und konnte darum keine passenden Worte finden, sondern beschränkte sich darauf, dem Vater die Hand zu drücken, worauf dieser sagte, »Danke, danke«, und in ein Nebenzimmer ging. Falk war allein. Zuerst hörte er ein heftiges Flüstern hinter der Tür, durch die Struve verschwunden war. Darauf wurde es eine Weile still. Dann aber drang vom anderen Ende des Zimmers ein Gemurmel durch die dünne Bretterwand. Er konnte nur zum Teil die Worte unterscheiden. Er glaubte aber, die Stimmen zu erkennen. Zuerst war ein gellender Diskant zu hören, der sehr schnell lange Strophen sprach. Babe bibo bubü bebe, babe bibo bubü bebe, babe bibo bubü bebe, klang es. Darauf antwortete eine zornige Mannesstimme, unter Begleitung von des Hobels Witcho, Witcho, Witch, Witch, Hitch, Hitch. Und dann ein langgezogenes, heranrollendes Mum, Mum, Mum, Mum, Mum, Mum, Mum, Mum, worauf der Hobel sein Witch, Witch zu spucken und zu niesen begann. Und dann ein Sturm von Babili, Babili, Bibili, Bubili, Bubili, Bibili, Babili, Bö. Falk glaubte zu verstehen, wovon diese Diskussion handelte, und an einem gewissen Tonfall glaubte er zu merken, dass der kleine Tote in die Sache hineingezogen wurde. Und dann begann wieder ein heftiges Flüstern hinter Strubels Tür, das von einem Schluchzen unterbrochen wurde. Schließlich wurde die Tür geöffnet und Struve kam heraus, eine Feinwäscherin an der Hand führend, die schwarz gekleidet war und rote Augen hatte. Strube stellte mit der Würde eines Familienvaters vor. »Meine Frau.« »Herr Falk, mein alter Freund.« Falk ergriff eine Hand, so hart wie ein Bläuel, und bekam ein Lächeln, so sauer wie Pickels. Er versuchte in größter Eile eine Phrase zu drechseln, die die beiden Worte »Frau« und »Kummer« enthielt. Das gelang ihm so ziemlich, wofür ihn Strube mit einer Umarmung belohnte. Frau Strube, die zum Gespräch beitragen wollte, begann ihrem Mann den Rücken zu bürsten und sagte, »Es ist doch schrecklich, wie du dich vollschmierst, Christian. Immer bist du staubig auf dem Rücken. Finden Sie nicht, Herr Falk, dass mein Mann wie ein Ferkel aussieht?« Diese liebevolle Frage brauchte der arme Falk nicht zu beantworten, denn hinter dem Rücken der Mutter erschienen jetzt zwei rote Köpfe und grinsten den Besuch an. Die Mutter fasste sie zärtlich bei den Köpfen und sagte, »Haben Sie schon so hässliche Knaben gesehen, Herr Falk? Sehen Sie nicht wie junge Füchse aus?« Das stimmte mit den tatsächlichen Verhältnissen so sehr überein, dass sich Falk veranlasst sah, aufs Lebhafteste das Faktum zu leugnen. Die Tür zum Flur öffnete sich und zwei Herren traten ein. Der erste war ein breitschultriger 30-Jähriger mit einem viereckigen Kopf, dessen Vorderseite das Gesicht vorstellen sollte. Die Haut sah wie eine halb verfaulte Brückenbuhl aus, in der Würmer ihre Labyrinthe gepflügt hatten. Der Mund war breit geschnitten und stets etwas geöffnet, wobei immer die vier wohlgeschliffenen Eckzähne zu sehen waren. Wenn er lächelte, spaltete das Gesicht sich in zwei Teile und man sah bis zum vierten Backenzahn. Kein Barthaar wagte sich auf dem unfruchtbaren Boden hervor. Die Nase war so schlecht angebracht, dass man von vorn ein gut Stück in den Kopf hineingucken konnte. Auf dem oberen Teil des Schädels wuchs etwas, das einer Kokosmatte glich. Struve, der die Fähigkeit besaß, seine Umgebung zu adeln, stellte den Kandidaten Burg als Dr. Burg vor. Der machte kein Zeichen des Vergnügens noch des Missvergnügens, reichte den Ärmel seines Überrocks seinem Begleiter hin, der den Mantel sofort auszog und ihn an die Angel der Flurtür hing, wobei Frau Struve bemerkte, es sei so schlecht, dieses alte Haus, dass es nicht einmal einen Kleiderständer gebe. Der Rockauszieher wurde als Herr Levi vorgestellt. Es war ein lang aufgeschossener Jüngling. Sein Schädel schien durch eine Entwicklung des Nasenbeins nach hinten zustande gekommen zu sein. Und der Rumpf, der bis an die Kniekehlen hinunterreichte, sah aus, als sei er dadurch entstanden, dass der Schädel durch ein Zieheisen gezogen, wie man Stahldraht zieht. Die Schultern stürzten wie Dachrinnen herab. Die Hüften hatten keine Spur hinterlassen. Die Unterschenkel reichten bis in die Oberschenkel hinauf. Die Füße waren abgelaufen wie alte Schuhe. Der Hohlfuß niedergetreten, die Beine strebten nach außen, nach unten, wie bei einem Arbeiter, der schwere Lasten getragen oder den größten Teil seines Lebens gestanden hat. Es war durchaus ein Sklaventyp. Der Kandidat war an der Tür stehen geblieben. Er hatte die Handschuhe ausgezogen, den Stock fortgestellt, er hatte sich geschneuzt, er hatte das Taschentuch wieder eingesteckt, ohne auf Struves wiederholte Versuche, ihn vorzustellen, zu achten. Er glaubte, noch im Flur zu sein. Jetzt aber nahm er seinen Hut, scharrte mit dem Fuß und ging einen Schritt ins Zimmer hinein. »Guten Tag, Jenny, wie steht's?« sagte er und erfasste die Hand der Frau Struve mit einer Wichtigkeit, als gelte es ihr Leben. Darauf verbeugte er sich unmerklich vor Falk mit der Grimasse eines Hundes, der einen fremden Hund auf seinem Hof sieht. Der junge Herr Levi folgte dem Kandidaten auf dem Fuß, fing sein Lächeln auf, applaudierte seine Sarkasmen und ließ sich von seiner Überlegenheit ducken. Frau Struve zog eine Flasche Rheinwein auf und servierte. Struve ergriff sein Glas und hieß die Gäste willkommen. Der Kandidat machte den Rachen auf, legte den Inhalt des Glases auf seine zu einem Rinnstein gewordene Zunge, grinste, als solle er Medizin einnehmen, und verschlang's. »Der ist schrecklich sauer und schlecht«, sagte Frau Struve. »Vielleicht möchten Sie lieber ein Glas Punsch haben, Henrik.« »Ja, der ist sehr schlecht«, gab der Kandidat zu und erhielt Levis ungeteilten Beifall. Der Punsch kam, Burgs Gesicht klärte sich auf. Er sah sich nach einem Stuhl um, sofort brachte Herr Levi einen. Die Gesellschaft ließ sich um den Esstisch nieder. Die Levkojen dufteten stark und ihr Geruch mischte sich dem des Weins. Die Lichter spiegelten sich in den Gläsern, das Geplauder kam in Gang und bald stieg eine Rauchsäule vom Platz des Kandidaten empor. Frau Struve warf einen unruhigen Blick nach dem Fenster, wo der Kleine lag und schlief. Niemand aber sah diesen Blick. Da hörte man einen Wagen auf der Straße halten. Alle erhoben sich, außer dem Doktor. Struve hustete und sagte mit leiser Stimme, als habe er etwas Unangenehmes zu sagen. »Wollen wir uns in Ordnung machen?« Seine Frau trat an den Sarg, beugte sich nieder und weinte sehr. Als sie sich wieder erhob, sah sie ihren Mann mit dem Sargdeckel bereitstehen, und da brach sie in lautes Weinen aus. »Nun, nun, beruhige dich«, sagte Struve und beeilte sich, den Deckel aufzulegen, als wolle er etwas verbergen. Borg goss ein Glas Punsch in seinen Rinnstein und sah danach wie ein Pferd aus, das gähnt. Herr Levi half Struve den Deckel festschrauben, was er mit so großer Geschicklichkeit tat, als verpacke er einen Warenballen. Man nahm Abschied von Frau Struve, zog die Überzieher an und ging. Die Frau bat die Herren, sich auf den Treppen in Acht zu nehmen. Sie seien so alt und schlecht. Struve ging voran und trug den Sarg. Als er auf die Straße kam und eine kleine Volksversammlung erblickte, fühlte er sich geehrt und wurde vom Hochmutsteufel ergriffen. Er fuhr den Kutscher an, dass er nicht die Wagentür geöffnet und den Tritt herabgelassen habe. Um den Effekt zu erhöhen, duzte er den großen, in Livree gekleideten Mann, der sich mit dem Hut in der Hand beeilte, die Befehle auszuführen. In dem Haufen hustete ein Junge, der auf den Namen Janne hörte, kurz und boshaft. Als er sich dadurch die Aufmerksamkeit der Umstehenden zuzog, suchte er mit erhobenen Augen die Schornsteine ab, als erwarte er den Schornsteinfeger. Die Wagentür schlug hinter den Vieren zu und folgendes Gespräch entstand zwischen einigen jüngeren Teilnehmern an der Volksversammlung, die sich jetzt ruhiger fühlten. »Hör mal, so ein geschwollener Sarg, hast du ihn gesehen?« »Ja, gewiss. Aber hast du gesehen, dass kein Name auf dem Schild stand?« »Stand da keiner?« »Nein, das konnte man doch sehen. Es war ganz blank.« »Was bedeutet das denn?« »Weißt du das nicht? Es war ein Hurenkind.« Die Peitsche knallte glücklicherweise und der Wagen rollte dahin. Falk warf einen Blick nach dem Fenster hinauf. Da stand die Frau, die bereits einige Laken abgenommen hatte, und blies die Stearinlichter aus, und neben ihr standen die beiden Füchse. Jeder ein Glas Wein in der Hand. Der Wagen rasselte dahin, Straße auf und Straße ab. Niemand machte einen Versuch zu sprechen. Struve sah geniert aus, wie er da mit dem Sarg auf den Knien saß, und es war noch so hell, dass er sich am liebsten unsichtbar gemacht hätte. Es war ein langer Weg bis zum neuen Kirchhof, aber er nahm auch ein Ende, und schließlich war man da. Vor der Pforte stand ein langer Zug von Wagen. Man kaufte Kränze und der Totengräber nahm den Sarg. Nach einem längeren Spaziergang blieb die kleine Prozession ganz hinten an der nördlichen Seite des Kirchhofs bei einem neuen Sandfeld stehen. Der Totengräber stellte den Sarg zurecht. Der Doktor kommandierte: Festhalten, vieren, ablegen. Und der kleine Namenlose wurde 3 Ellen tief in die Erde gelassen. Es entstand eine Pause. Alle hatten die Köpfe gesenkt und sahen ins Grab hinein, als warteten sie auf etwas. Schwer und grau hing der Himmel über dem großen, öden Sandfeld, auf dem die weißen Pfähle wie die Schatten der kleinen Kinder standen, die sie sich hier draußen verirrt hatten. Der Waldrand zeichnete sich schwarz ab, wie der Hintergrund eines Schattenspiels. Nicht ein Windhauch rührte sich. Da war eine Stimme zu hören, zuerst zitternd, bald aber klar und bestimmt, wie von einer Überzeugung getragen. Levi war aufs Bahrtuch getreten und sprach mit entblößtem Haupt. Vom Höchsten treu beschützt, im Schatten seiner Allmacht ruhend, zum Ewigen sage ich, du meine Zuflucht, die Getreue, du meine Burg, die ewig sichere, Gott, auf den ich mich verlasse. Kaddisch. Herr, allmächtiger Gott, gib, dass dein heiliger Name in der ganzen Welt angebetet und geheiligt werde. Du wirst die Welt einmal erneuern, der du die Toten wieder auferstehen lässt und zu einem neuen Leben rufst. Du lässt ewigen Frieden in deinem Himmel herrschen. Schenk uns und dem ganzen Israel deinen Frieden. Amen. Schlaf in Ruhe, Kind, das keinen Namen bekommen hat. Er, der die Seinen kennt, wird dich schon bei Namen nennen. Schlaf gut in der Herbstnacht. Keine bösen Geister werden dich stören, wenn du auch das heilige Wasser nicht bekommen hast. Freue dich, dass du mit den Kämpfen des Lebens nicht zu ringen brauchst. Auf dessen Freuden kannst du verzichten. Glücklich bist du, dass du fortgehen durftest, ehe du die Welt kennenlerntest. Rein und ohne Fleck verließ deine Seele ihre zarte Hülle. Darum wollen wir dir nicht Erde nachwerfen, denn Erde ist Vergänglichkeit. Wir wollen dich in Blumen hüllen, denn wie die Blume aus der Erde steigt, so wird sich deine Seele auch aus dem dunklen Grab zum Licht erheben. Denn von Geist bist du gekommen, zu Geist wirst du wieder werden. Er ließ den Kranz fallen und bedeckte sich. Struve trat vor, ergriff seine Hand und drückte sie mit Wärme. Dabei kamen ihm Tränen in die Augen und er musste Levi um sein Taschentuch bitten. Der Doktor, der seinen Kranz ins Grab geworfen hatte, begann bereits zu gehen und die anderen folgten langsam. Falk aber blieb gedankenvoll über dem Grab geneigt stehen und starrte in die Tiefe hinunter. Er sah zuerst nur ein viereckiges Dunkel. Allmählich aber tauchte ein heller Fleck auf, der wuchs und eine bestimmte Form annahm. Eine runde Form, die wie ein Spiegel weiß glänzte. Das war das unbeschriebene Lebensschild des Kindes, das aus dem Dunkel heraufschien und nur das ungebrochene Licht des Himmels wiedergab. Er ließ seinen Kranz fallen. Ein schwacher, dumpfer Laut und das Licht erlosch. Da drehte er sich um und folgte den anderen. Beim Wagen überlegte man, wohin man fahren solle. Borg machte kurzen Prozess und kommandierte: Restaurant Norbaka. In einigen Minuten befand sich die Gesellschaft im großen Saal, eine Treppe hoch. Sie wurden von einem Mädchen empfangen, das Borg mit einem Kuss und einer Umarmung begrüßte. Darauf warf er seinen Hut unter ein Sofa, befahl Levi, ihm den Überrock auszuziehen und bestellte eine Kanne Punsch, 25 Zigarren, 1,5 Liter Cognac und einen Hut Zucker. Schließlich zog er sich auch den Rock aus und setzte sich in Hemdsärmeln auf das einzige Sofa des Saals. Struves Gesicht begann zu strahlen, als er die Vorbereitungen zu einem Trinkgelage sah, und er verlangte Musik. Levi setzte sich ans Klavier und haspelte einen Walzer ab, während Struve Falk umfasste und mit ihm auf und ab zu gehen anfing, unter leichtem Gespräch über das Leben im Allgemeinen, über Kummer und Freude, über die unbeständige Natur des Menschen und anderes mehr, aus dem hervorgehe, dass es sündig sei, das zu bedauern, was die Götter, er sagte Götter, weil er bereits sündig gesagt hatte, damit Falk nicht glaubte, er sei Pietist, gegeben und genommen. Diese Betrachtung schien die Introduktion zu dem Walzer zu sein, den er gleich darauf mit dem Mädchen tanzte, das mit der Bowle hereinkam. Borg füllte die Gläser, lockte Levi heran, nickte einem Glas zu und sagte, jetzt wollen wir Brüderschaft trinken, dann können wir nachher umso gröber gegeneinander sein. Levi drückte seine große Freude über die Ehre aus. Prost, Isaac, sagte Borg. Ich heiße nicht Isaac. Glaubst du, ich kümmere mich darum, wie du heißt? Ich nenne dich Isaac und du bist mein Isaac. Du bist ein lustiger Teufel. Teufel, schämst du dich nicht, Judenjunge? Wir wollten doch grob sein. Wir? Ich wollte grob gegen dich sein. Struve glaubte, dazwischentreten zu müssen. Hab Dank, Bruder Levi, für deine schönen Worte. Was war das für ein Gebet? Das war unser Begräbnisgebet. Es war sehr schön. Es waren nur Phrasen, fiel Borg ein. Der ungläubige Hund betet nur für Israel. Es konnte also nicht um den Verstorbenen gelten. Alle Ungetauften werden zu Israel gerechnet, antwortete Levi. Und dann hast du die Taufe angegriffen, fuhr Borg fort. Ich dulde es nicht, dass jemand die Taufe angreift. Das wollen wir selbst tun. Und dann hast du die Rechtfertigungslehre angetastet. Lass das bleiben. Ich dulde nicht, dass ein anderer unsere Religion antastet. Da hat Borg recht, sagte Struve, wenn wir uns nämlich darauf beschränken, weder die Taufe noch eine andere von den heiligen Wahrheiten anzugreifen. Und ich muss mir ausbitten, dass jedes Gespräch von dieser leichtsinnigen Art heute Abend aus unserem Kreis verbannt bleibt. Musst du dir ausbitten? Schrie Borg. Was musst du dir ausbitten? Na, ich verzeihe dir, wenn du den Mund hältst. Spiel auf, Isaac. Musik. Warum ist die Musik stumm bei Cäsars Fest? Musik. Komm mir aber nicht mit etwas Altem. Neu muss es sein. Levi setzte sich ans Klavier und spielte die Ouvertüre zur Stimmen. So, nun wollen wir schwatzen, sagte Borg. Sie sehen so traurig aus, Herr Falk. Kommen Sie her und trinken wir. Falk, der in Borgs Gegenwart eine gewisse Beklemmung empfunden hatte, nahm das Anerbieten mit Vorbehalt an. Es kam aber zu keinem Gespräch. Man fürchtete etwas wie einen Zusammenstoß. Struve irrte wie eine Motte umher, das Vergnügen suchend, ohne es zu finden, immer aber an den Punschtisch zurückkehrend. Er machte dann und wann einige Tanzschritte, sich einbildend, es sei lustig, es sei festlich. Das war es aber nicht. Levi ging zwischen Klavier und Punsch hin und her. Er machte auch den Versuch, ein lustiges Lied zu singen. Das war aber so alt, dass es niemand hören wollte. Borg schrie, um in Stimmung zu kommen, wie er es nannte. Es wurde aber immer stiller und beinahe ängstlich. Falk ging auf und ab, schweigend und unheilverkündend wie eine geladene Gewitterwolke. Auf Borgs Befehl wurde nun ein gewaltiges Abendessen, eine Sexa, aufgetragen. Man setzte sich unter drohendem Schweigen zu Tisch. Struve und Borg sprachen unmäßig dem Branntwein zu. Borgs Gesicht glich einem Paar bespuckter Ofenklappen. Rote Flecke traten hier und da auf und die Augen wurden gelb. Struve glich dagegen einem gefirnisten Edamer Käse, gleichmäßig rot und fettig. Falk und Levi sahen in ihrer Gesellschaft wie Kinder aus, die ihr letztes Abendbrot bei Riesen essen. »Gib dem Skandalschreiber den Lachs«, kommandierte Borg Levi, um das einförmige Schweigen zu unterbrechen. Levi reichte Struve die Schüssel. Der schob die Brille in die Höhe und spritzte Gift. »Schämst du dich nicht, Jude«, schäumte er und warf Levi die Serviette ins Gesicht. Borg legte seine schwere Hand auf Struves kahlen Scheitel und sagte, »Still, Lump!« »In was für eine Gesellschaft ist man geraten? Ich muss Ihnen sagen, meine Herren, dass ich zu alt bin, um mich wie einen dummen Jungen behandeln zu lassen«, sagte Struve mit zitternder Stimme, seine gewöhnliche Gutmütigkeit vergessend. Borg, der jetzt satt war, stand vom Tisch auf und sagte, »Pfui Teufel, so eine Gesellschaft, bezahl, Isaac, du kriegst es später von mir wieder«, »Ich gehe voraus.« Er zog den Überrock an, setzte den Hut auf, füllte ein Wasserglas mit Punsch, goss Cognac bis an den Rand, leerte es in einem Zug, löschte im Vorbeigehen einige Lichter aus, schlug einige Gläser in zwei, steckte eine Handvoll Zigarren und eine Streichholzschachtel in die Tasche und taumelte hinaus. Schade, dass solch ein Genie so trinkt«, sagte Levi andächtig. In einer Minute war Burg wieder im Zimmer, trat an den Esstisch, nahm den Armleuchter, steckte sich eine Zigarre an, blies Struve den Rauch ins Gesicht, streckte die Zunge aus und zeigte die Backenzähne, löschte die Lichter und ging wieder. Levi lag auf dem Bauch und schrie vor Entzücken. »Was ist das für ein Auswurf, mit dem du mich zusammengeführt hast?«, fragte Falk ernst. »Oh, mein Lieber, er ist jetzt berauscht, aber er ist der Sohn des Stabsarztes und Professors. Ich habe nicht gefragt, wer sein Vater ist, sondern wer er selber ist. Aber du hast darauf geantwortet, warum du dich von einem solchen Hund treten lässt. Kannst du jetzt auf die Frage antworten, warum er mit dir verkehrt?« »Ich behalte mir alle Satisen vor«, sagte Struve vornehm. »Ja, behalte dir alle Dummheiten in der Welt vor, aber behalt sie für dich.« »Was ist dir, Bruder Levi?« sagte Struve zutunlich. »Du siehst zu ernst aus.« »Es ist sehr schade, dass ein solches Genie wie Burg so schrecklich trinkt«, sagte Levi. »Wie und wann äußert sich sein Genie?« fragte Falk. »Man kann ein Genie sein, ohne Verse zu schreiben«, sagte Struve spitz. »Das glaube ich, denn Verse schreiben setzt nicht Genie voraus. Aber ebenso wenig ist man das, wenn man sich wie ein Stück Vieh beträgt«, sagte Falk. »Wollen wir jetzt nicht bezahlen«, sagte Struve und machte, dass er hinauskam. Falk und Levi bezahlten. Als sie hinauskamen, regnete es und der Himmel war schwarz. Nur der Gasschein von der Stadt stand wie eine rote Wolke im Süden. Der Mietswagen war nach Haus gefahren. Es blieb ihnen also nur übrig, die Rockkragen in die Höhe zu schlagen und zu gehen. Sie waren nicht weiter als bis zur Kegelbahn gekommen, als sie ein fürchterliches Geschrei in der Luft hörten. »Fluch!« schrie es über ihren Köpfen, und jetzt sahen sie Burg auf einem der höchsten Äste einer Linde schaukeln. Der Ast sank fast bis auf den Boden, erhob sich aber im nächsten Augenblick und beschrieb eine unerhörte Kurve. »Oh, das ist kolossal«, schrie Levi, »das ist kolossal!« So ein Tollkopf, lächelte Strube stolz auf seinen Schützling. »Komm her, Isaac«, brüllte Burg oben in der Luft, »komm her, Judenjunge, wir wollen Geld voneinander leihen.« »Wie viel willst du haben?« fragte Levi und schwenkte mit der Brieftasche. »Ich leihe nie weniger als einen 50er.« Im nächsten Augenblick war Burg vom Baum herunter und steckte den Schein in seine Tasche. Darauf zog er den Überzieher aus. »Zieh ihn wieder an«, sagte Strube befehlend. »Was sagst du? Soll ich ihn wieder anziehen? Willst du mir befehlen? Was? Sagst du, ich soll? Sagst du das? Vielleicht willst du dich mit mir schlagen.« Dabei schlug er seinen Hut gegen den Baumstamm, dass er in Stücke ging, zog Frack und Weste aus und ließ den Regen aufs bloße Hemd peitschen. »Komm her, du Lump, wir wollen uns schlagen.« Er fasste Strube um den Leib, torkelte mit ihm so weit rückwärts, dass beide in den Graben stürzten. Falk machte sich so schnell er konnte nach der Stadt auf und davon. Lange noch hörte er hinter sich die Lachsalven und Bravo-Rufe Levis. »Das ist göttlich, das ist kolossal, das ist kolossal!« Und Burgs: »Verräter! Verräter!« Ende von Abschnitt 19.